Warum ist Lena trotz PlayStation arm? Dass viele Menschen durch Zufall, etwa durch Geburt, reich sind, ist leicht zu kapieren. Aber kann man auch Armut erben? Von Armut in Afrika oder Indien hat jeder schon einmal gehört. Aber Armut in Deutschland? Im Armutsbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2001 heißt es, dass das Risiko, arm zu werden in Deutschland mit der Kinderzahl unverhältnismäßig ansteigt. Andere Berichte bestätigen das. Jeder 11. Deutsche lebt unter der Armutsgrenze. Für Kinder und Jugendliche gibt es noch erschreckendere Zahlen. Von den 14 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland gelten 2 Millionen, also jeder 7., als arm. Bei der Hälfte dieser Kinder sind die Eltern auf Sozialhilfe, auf Unterstützung vom Staat angewiesen. Von Armut betroffen sind vor allem alleinerziehende und kinderreiche Familien. 1998 waren es 30% aller Kinder mit alleinerziehenden Eltern und 20% aller Familien mit 3 und mehr Kindern. Der Satz "Kinder machen arm" ist so erschreckend wie richtig. Aber was heißt es genau, in einem reichen Land arm zu sein? Nehmen wir die 10-jährige Lena. Sie lebt in einer deutschen Großstadt und bekommt pro Woche 2 Euro Taschengeld. Das ist eigentlich nicht wenig. Sie hat einen kleinen Bruder, auf den sie aufpasst, wenn die Mutter nachmittags arbeitet. Lenas Mutter zieht die Kinder allein groß. Sie arbeitet halbtags als Verkäuferin in einer Bäckerei. Auto oder Urlaub kann sich die Familie bei rund 900 Euro Monatseinkommen nicht leisten. 300 Euro Kindergeld bekommt sie monatlich vom Staat dazu. Lena ist zufrieden mit dem, was die Familie hat. Sie freut sich darüber, dass die Mutter einen neuen Fernseher angeschafft hat, vor dem sie und ihr Bruder viel Zeit verbringen. Von ihren Cousins bekamen sie eine abgelegte PlayStation geschenkt. Die Hausaufgaben leiden zwar etwas darunter, aber das kriegt Lenas Mutter zum Glück nicht mit. Auch wenn Lena sich selber nicht als arm bezeichnen würde, schließlich hat sie in der Dreizimmerwohnung sogar ihr eigenes kleines Zimmer, gehört Lenas Familie in Deutschland zu den Armen. Selbst wer ein Dach überm Kopf und genügend zu essen hat, einen Fernseher und Spielzeug, kann arm sein. In Deutschland gilt als arm, wer als Erwachsener knapp 600 Euro im Monat zur Verfügung hat. Damit weniger als die Hälfte dessen, was man im Durchschnitt hierzulande verdient. Im Osten Deutschlands liegt die Armutsgrenze bei etwa 500 Euro. Für ein Kind werden im Westen, wo die Verdienste und Kosten höher sind, 250 Euro, im Osten etwa 210 Euro gerechnet. Trotz Fernseher, Taschengeld und PlayStation zählt Lena mit ihrer Familie also zu den Armen. In anderen Ländern gehört man dagegen schon zu den Reichen, wenn man nur einen Dollar am Tag ausgeben kann. Kann man Armut in Deutschland überhaupt in einem Atemzug mit Armut in Afrika nennen? In Deutschland ist es eher unwahrscheinlich, dass jemand an Hunger stirbt. Hier gilt als arm, wer beim allgemeinen Lebensstandard nicht mithalten kann. In Lenas Beispiel zeigt sich die Armut daran, dass die Familie sich keinen Urlaub, keinen Restaurant- oder Kinobesuch oder keine Kinderbetreuung leisten kann. Lenas Mutter muss oft nachmittags arbeiten. Bei den Hausaufgaben kann sie also selten helfen. Und falls Lena sich mit dem Lernen schwer tut, wird sie nicht wie viele ihrer Mitschüler mit Nachhilfe rechnen können. Ein guter Schulabschluss ist immer noch die beste Grundlage für den Beruf. Die meisten Chancen verspricht eine breit angelegte Ausbildung, die Türen zu vielen Berufen öffnet. Denn manchmal fallen Arbeitsplätze einfach weg. Als man von Dampf auf Elektroloks umstieg, brauchte man keine Heizer mehr. Als der Bleisatz abgeschafft wurde, erging es den Setzern schlecht, so wie auch den Bergarbeitern, als niemand mehr Kohle zum Heizen brauchte. Ganze Berufsgruppen standen plötzlich auf der Straße. Arbeitsplätze können also verloren gehen, abgebaut oder modernisiert werden. Deshalb ist es wichtig, dass man nicht nur über ein Gebiet Bescheid weiß, sondern eine Ausbildung hat, die vieles umfasst und in der man gelernt hat zu lernen. Das ist der beste Schutz vor einer längeren Arbeitslosigkeit.